altre fier der Nibelauen, den sauberische Melodie. Vom Abendhimmel lieblich scheuen, Traumbilder süßet Fantasie. Nach Klänge sinds der Harmonien, so liebet wohl, sie stünden sie. Nach wehen sinds der Fantasien, verschwunden sind, sie kehren nie. Sie kehren nie, sie kehren nie, sie kehren nie. Im Nachtrevier der Nebelauen, den Zauber Melodie. Vom Abendhimmel lieblich scheuen, Traumbilder süße Fantasie, süße Fantasie. Vom süße Fantasie, vom süße Fantasie. Vom süße Fantasie, süße, süße Fantasie, süße, süße Fantasie, süße, süße, süße and